Erster Gott sprach zu Jeremia über die Philister. Pharao besiegte Gaza. Zweiter Gott sagt, viel Wasser kommt aus dem Norden. Die Menschen schreien laut. Dritter Mann hört die Pferde und die Wagen. Die Väter haben keine Kraft. Vierter Gott macht Philistäer kaputt. Er zerstört auch Tyrus und Sidon. Fünfter, die Stadt Gaza ist zerstört. Die Menschen in Askalon weinen sehr. Sechster, das Schwert von Gott ist stark. Wann wird es wieder ruhig? Siebter, das Schwert kann nicht ruhig sein. Gott schickt es gegen Askalon.